und da wollte ich dir noch sagen, Sie haben doch gestern mit mir noch dieses Interview gemacht, gell? Ja. Jetzt können Sie es wirklich ins Netz stellen. Hallo, Herr Pullmann. Greta, Dr. Weinberg hat mich gerade mit Polizeigewalt wieder zurückgebracht in die Psychiatrie. Also, ja und jetzt? Jetzt bin ich wieder da, also er will mich unter gesetzliche Betreuung stellen lassen. Ich weiß ja noch nicht, was denen einfällt, aber die schießen mich dann auch ab. Okay, wenn ich freiwillig aufhöre, ist ja gut. Dann passiert auch nichts mit Anwaltsgericht und dieser ganze Kladderadatsch. Aber ich soll dann vor ein Anwaltsgericht wiederkommen, weil ich sie vielleicht nicht hätte vertreten dürfen oder so ein Quatsch. Ich weiß gar nicht, was die da stricken können. Aber ich bin ja von der Staatsanwaltschaft auch schon immer selber verstrickt worden. Auch sogar vor der Staatsanwaltschaft selber oder eben vom Anwaltsgericht. Also ich krieg immer auch mit Prügel. Langsam bin ich ja gewöhnt, aber deshalb will ich auch hinschmeißen. Also ich guck mal, ob ich was gebastelt krieg, okay? Warum wollen Sie morgen die Zulassung zurückgeben? Weil ich nicht mehr will. Ich habe mich heute dazu entschieden. Ich krieg ja gar kein Geld mehr langsam vom Landratsamt. Ich krieg noch nicht mal mehr einen Bescheid. Ich habe zwar noch ein bisschen Geld auf dem Konto, aber mit der Pflicht, meine eigene Zulassung zurückzugeben, damit ich in Vorruhestand komme. Das ist dieser Doppelbestimmung. Ich soll jetzt in Vorruhestand. Das heißt, ich muss meinen Beruf aufgeben, sonst kriege ich ja keine Vorruhestandsrente. Deshalb ist das bei mir immer so, was sich so beißt. Und ich habe die Schnauze selber wirklich voll, egal was ich mir als Anwältin überlege für meine Mandanten, ich krieg's auch immer mit ab. Mhm. Aber okay, ich versuch's mal noch. Aber langsam jetzt, ich brauche mal einen Kaffee, hab keinen mehr. Okay. Haben Sie Wein getrunken? Nein, will ich jetzt auch nicht. Ich habe heute schon wieder nichts gegessen. Ich lieg nur im Bett und hab die Schnauze so voll. Und dann immer wieder dieser Postulationszwang. Übrigens noch was, wenn ich da nicht mehr mitmache, ich mache dann nirgendwo mehr mit, ja. Ich ziehe mich wirklich in den Vorruhestand zurück und versuche, ob ich jetzt noch Gitarre spielen hinkriegen kann. Aber ihr macht noch Folgendes, ganz wichtig, es muss eigentlich in unserem blöden Bundestag da oben dieser Postulationszwang mal beseitigt werden. Das Scheißding ist uralt. Haben wir Rechtsanwälte selber erfunden. Aber damals war es auch wieder Nazizeit und da ging es nur darum, dass jüdische Kollegen rausgeflogen sind. Die haben ja damals in der Zeit alle ihre Zulassungen aus politischen Gründen weggenommen bekommen. Es gab in der Zeit keinen Rechtsanwalt mehr. Und dadurch kam, und um den anderen Kollegen so abschießen zu können, kam es dann auch zu diesem blöden Postulationszwang, damit nämlich diese Kollegen, diese Jüdischen, selber wieder keine Anwälte finden konnten. Verstehen Sie? Deshalb ist dieses blöde Ding gemacht worden. Und dieses Scheißding haben wir immer noch. Auch wieder so ein Aschbach, nur Alt-Nazi-Recht. Und das muss mal beseitigt werden, denn das sind die Rechte von Ihnen. Und es kann nicht sein, dass das weitergeht, dass unsere Justiz ab einer gewissen Ecke, je nachdem, ja, Postulationszwang brauchen wir ja nicht immer und nicht überall, aber es kann nicht sein, dass damit wir Rechtsanwälte, dass es uns überlassen bleibt, sind wir bereit für den Mandanten was zu tun, ja oder nein? Und deshalb, und sobald wir auch diese Grenze, ich habe das bei Ihnen, glaube ich, schon einmal gemacht mit dem Postulationszwang. Ich habe mich, glaube ich, mal irgendwo, bevor ich dann das Mandat niedergelegt habe, mich auch beim Richter beschwert, dass ich genau wegen diesem Postulationszwang, dass ich genau daran selber mitmeckere, mit diesem blöden Postulationszwang. Es sind Ihre Rechte und das sind Ihre, also man kann Ihnen nicht die Rechte abschneiden, indem man Ihnen einfach einen Anwalt vor die Nase knallt. Und der wiederum sagt auch, nee, du gefällst mir nicht, mache ich lieber nicht mit, das wird mir zu heiß. Und dann kommen Sie, nur wegen diesem blöden Postulation, weil Sie kommen ja nicht mal in die Verfassungsbeschwerde. Und deshalb ist mir jetzt noch eingefallen, es gibt noch diesen Eilantrag im Bundesverfassungsgericht, ich glaube 94 Bundesverfassungsgerichtsgesetz A oder sowas, da steht eine einstweilige Anordnung drin und Sie können jetzt mit so einer einstweiligen Anordnung, und dort brauchen Sie auch wieder keinen Anwalt, aber Sie können beantragen, dass hier jetzt mal Ihre Rechte auch gewahrt werden, und weil das bei diesem Gericht nicht geht, können Sie dort beantragen sofortige Verweisung an irgendein anderes. Das geht auch. Ja, ja. Ja, ja. Ach, guck. Wie, ach, guck. Ich habe gerade Fotos gesendet bekommen. Was für Fotos? Ich habe hier keine Fotos drin. Ich habe hier nur... Ja, per E-Mail, weil ich gerade geguckt habe. Das meine ich ja. Ach so, ich war noch nicht am E-Mail, Mensch. Ich weiß auch nicht, ob heute... Gestern ging's nicht auf, ich verstehe das nicht. Ich war drin mit Passwort, mit allem, aber ich hatte keine E-Mail-Liste mehr. Die war einfach weg. Ich muss mal gucken, ob sie... Abregen, ich bitte. Erstmal den Antrag stellen und ich guck dann weiter. Und dann, wenn Sie ihn fertig haben, nochmal anrufen, damit wir den Wortlaut durchsprechen. Ja, aber nicht, muss es jetzt sein? Ich brauche erstmal einen Kaffee. Ja, aber bis Mitternacht, ja? Ich bin den ganzen Tag am Kotzen, weil ich nicht mehr kann. Und ich meine, mehr Wasser kann ich behalten. Und ja. Und ich kann erst recht nichts. Es geht mir so auf den Diff. Dieser Beruf bringt mich um. Also, bis später. Tschüss, Mann. Roman? Ja, Brunmann, ist jetzt noch nichts da. Der Postmensch war auch heute noch nicht da. Es ist nur Arriva von letzter Nacht drin. Muss halt warten. Er wird ja noch kommen. Ja. Aber, na gut, ich höre dann wirklich auf. Ich kann nicht mehr. Jeder verlangt von mir, dass ich meinen Beruf hinschmeiße, nur damit das mit dem Geld funktioniert. Ich habe ja bis jetzt noch nicht mal einen Bescheid vom Landratsamt. Und ich sollte ja auch gar nicht da sein. Ich sollte jetzt endlich mal in meiner Reha sein. Bin ich auch noch nicht, weil es geht nicht mit Hund. So, so. Wo ist denn das Problem? Dass ich nirgendwo hinkomme mit Hund. Ich muss ja auch noch in den Knast wegen diesem blöden Strafbefehl. Da komme ich aber auch nicht rein mit Hund. Herrgott, sag nochmal, es war ein Fehlurteil. Da hat sich ein Staatsanwalt in meine Arbeit als Rechtsanwältin eingemischt. Und das steht ihm nicht zu. Aber es waren halt riesige Staatsanwälte, ne? Aus Essen, aus Berlin, das sind ja alles die Großkotzen. Ist ja auch wurscht. Außerdem, wenn ich jetzt aufgebe, kann ich auch endlich mal in aller Ruhe die alte staatliche Versicherung selber abgeben. Weil Sie sich zu fein sind, Geld von anderen Menschen anzunehmen. Nein, ich bin nicht zu fein. Ich habe kein Klientel, das mich bezahlen kann. Und deshalb hat mir ja auch das Landratsamt den Hahn abgeschnitten. So nach dem Motto, verteidige doch nicht immer die Schwachen und Armen, sondern nimm doch mal die Reichen. Unsinn. Die interessieren mich nicht, weil auch der Arme hat Rechte. Für so ein Strafverfahren, was Sie hatten, kann man auch einen Geldbetrag sammeln als Spendensammlung. Ja, jetzt passen Sie auf, ich habe ja noch das andere Angebot bekommen, dass ich ja abarbeiten darf. Ja, dann brauchen Sie ja doch nicht in den Knast. Warum reden Sie denn sowas? Ja, wo soll ich denn noch überall gleichzeitig arbeiten? Im Moment komme ich ja nicht mal mit meinem Hintern überhaupt den Berg runter. Ich versuche die ganze Zeit in der Strafvollstreckung diesen Dings zu erwischen, diesen Herrn Behrendt oder wie der heißt. Der ist aber auch nur dreimal in der Woche da, dann vormittags und dann mit Sicherheit gerade außer Haus. Ich telefoniere den jetzt schon Ewigkeiten hinterher. Erst war er in Urlaub und dann kann ich ihn nicht erreichen. Dann haben wir mal gegenseitig versucht, uns zu erreichen, weil er verlangt, ich soll auf dem Handy anrufen. Und da sage ich, das sehe ich nicht ein. Das ist eine Behörde, die hat gefälligst Festnetz zu haben. Wenn ich schon sage, ich habe kein Geld, um was zu bezahlen, dann kann man mich doch nicht noch als Bürger zwingen, dass ich einen Vollstreckungsbeamten vom Landratsamt, nee, von der Staatsanwaltschaft noch auf dem Handy hinterher telefonieren muss. Woher soll ich denn das Geld nehmen? Ja, wenn ich so viel Geld hätte, dauert nur noch mit dem Handy. Oder jedes Mal Obdachlosen auch noch auf dem Handy hinterher zu telefonieren, weil die haben schon lange kein Festnetz mehr. Mensch, und was soll ich das denn noch bezahlen? Ich habe einfach keinen Bock mehr. Und es geht so weit, dass man sogar auf dem Handy anrufen muss in der Vollstreckungsbehörde. Und wenn ich frage, ja, wo ist denn sein Vertreter? Nö, wir haben für den keinen Vertreter. Es gibt nur einen. Das spiele ich ja nicht im Vormundschaftsgericht genauso. Immer gibt es nur einen Richter, der da zuständig ist. Nicht mal dort gibt es einen Richter, der dann diesen Richter mal vertreten würde. Die haben alle keine Vertreter mehr. Deshalb ist das ja auch so schwierig für die Betroffenen. Wann kommt bei Ihnen der Postbote? Es kommt drauf an, wer gerade Dienst hat. Manche kommen früh, je nachdem, wie die Runde drehen. Jetzt war er auf jeden Fall noch nicht da. Es kann sein, dass es 5 wird oder 6. Also abends erst. Heute sieht es so aus, dass wieder ein anderer Schicht hat, denn sonst wäre ja Ihr Brief drin. Mhm. Also ich muss warten, bis der Postmensch kommt. Soll ich den jetzt auch noch hinterher telefonieren? Also jetzt warten Sie halt, ich melde mich nochmal, wenn der Brief da ist, okay? Es geht nur um ein Rechtsmittel. Ja, ich schaue es mir an und ich weiß es. Erst hatte ich einen Anwalt gehabt aus Köln, der wollte den ganzen Fall nicht. Dann einen Anwalt aus einer anderen Ortschaft, der hat es sofort abgelehnt. Dann habe ich einen Anwalt empfohlen bekommen, wieder aus Köln, der hat mich im Stich gelassen. Dann habe ich den Herrn Lutz Schäfer angeschrieben, der wollte es auch nicht machen. Und jetzt sind Sie und Sie kommen mit solchen Geschichten. Meine Nerven sind halt mal wirklich kaputt. Ich habe ja meine Zulassung schon letzte Weihnachten abgegeben. Und dann hat jeder gebrüllt, mach so einen Scheiß nicht. Aber jetzt zieht man mir so den Geldhahn ab, dass man mich wirklich zwingt, geh in Vorverrentung. Und das geht nur, wenn ich meinen Beruf wegschmeiß. Sie haben Ihr Leben sich so organisiert, dass es so weit kommen konnte. Ja, ich habe mich zu lange in der obdachlosen Szene selber rumgetummelt. Man sollte keinen schlechten Umgang haben, heißt es immer so blöd. Also lass dich bitte nicht mit Flüchtlingen oder Obdachlosen ein. Prompt hast du einen schlechten Umgang und kommst du gar nicht mehr selber raus. Jetzt schieben wir sie nicht mit mir, Herr Pohlmann, ich bin wirklich fix und foxy. Und dieses Landratsamt hier ist dermaßen hirnrissig. Und es werden noch viel, viel mehr Obdachlose kommen mit diesem guten, mit diesem verdammten Berliner Modell. Melden Sie sich, wenn Sie den Brief haben. Auf Wiederhören. Tschüss. Der Rechtsanwaltsausweis gibt mir aber das Entree in die Kneste. Da komme ich sogar rein, wenn ich sage, pass auf, der und der hat mir gesagt, ich soll den und den besuchen. Hier, ich bin Rechtsanwalt so und so, leg das an die Pforte, lasst mich mal rein. Ich brauche nur noch eine Vollmacht. Das ist mir mit Kanzlei Bossi passiert, vor ein paar Jahren. Bossi hatte über mich das Mandat. Und plötzlich stürmten in die JVA Freiburg andere Anwälte rein, die vorher involviert waren und wollten das Wiederaufnahmeverfahren haben. Die waren plötzlich in den Knast und der Mensch, um den es ging, das war ein ausländischer Staatsangehöriger, der wusste überhaupt nicht, was diese Rechtsanwälte wollten. Sie sagten, hier, wir sind Rechtsanwälte, haben auch Ihnen den Ausweis hingelegt. Das hat dann halbwegs mitgekriegt, dass das Rechtsanwälte sind und dann unterschreibt er deren Vollmacht. Bossi und ich haben natürlich dann erfahren, was da passiert ist. Weil ich ja auch mitmandatiert war in der Sache. Ich habe über meinen Mandanten und wie auch immer und seine Ehefrau erfahren, da latschten plötzlich andere Rechtsanwälte rein. Obwohl nur Bossi, ich war mandatiert jetzt für die Sache selber und Rechtsanwalt Bossi für das Wiederaufnahmeverfahren. Und diese Kanzlei, ich glaube, die ist Hammer und Kollegen, irgendwas aus Freiburg. Weiß es nicht mehr. Ich habe mich dann eingemischt, ich habe die JVA angerufen oder irgendwie habe ich mich erklärt und habe gesagt, sag mal, was soll das denn? Ihr könnt doch nicht Herr Hinz und Kunz reinlassen als Rechtsanwälte, obwohl doch schon welche drin sind. Das Mandat haben wir schon lange. Es geht doch nicht an, dass ihr jetzt irgendeinem Betroffenen erklärt, wie auch immer, wir sind die besseren Anwälte. Du bist ja nicht, du bist ja nur der Betroffene, du weißt überhaupt nicht, um was es geht. Ja, jetzt sind wir da, vergiss den Bossi, vergiss die Greta, vergiss die alle, wir können dein Wiederaufnahmeverfahren. Dann habe ich Bossi angerufen und habe ihm gesagt, was passiert ist. Ich kann Ihnen sagen, Herr Pohlmann, der hat getobt durchs Telefon, dass es nur so knallt. Er hat zu mir gesagt, wirklich, das war so, Herr Pohlmann, weil ich war in der Sache mit Rechtsanwalt Kollege Bossi verbändelt. Dann hat der Bossi zu mir gesagt, das gibt's doch nichts. Diese Dreckschweine, ich bring die vor das Anwaltsgericht. Das geht doch nicht an, ne, dass man so an Mandate kommt. Das hat ja nichts mit Werbung zu tun, sondern es ist das Entree über einen Rechtsanwaltsausweis in einen geschlossenen Bereich, den die Staatsjustiz hat. Dann habe ich zum Bossi noch gesagt, Herr Bossi, jetzt mal langsam Luft holen, ja? Wir haben wirklich so miteinander geredet. Ich habe zu ihm gesagt, Herr Bossi, wenn die reinlassen, dann ist es ja kein Problem, dass Rechtsanwälte das machen können, sondern ist das Problem, wer reinkommt. Und das bestimmt die JVA. Denn ein Rechtsanwalt, der nicht reinkommt, das ist mir ja auch passiert, Herr Pohlmann, ich stehe bei irgendwelchen JVAs rum, habe keinen Termin, muss aber dringend zu meinem Mandanten, dann sehen die meinen Ausweis und sagen zu mir, hey, so geht's aber nicht, bitte melden Sie sich vorher an. Dann stehe ich an der Pforte und sage, wieso soll ich mich anmelden? Ich habe jederzeit Zugang zu meinem Mandanten. Hier ist die Vollmacht von ihm. Hier ist mein Rechtsanwaltsausweis. Ich will jetzt zu ihm. Dann haben sie mich nicht reingelassen. Obwohl sie hätten müssen. Denn das war sogar zusammen richtig, auch am Entree des Portals. Verstehen Sie? Aber die haben mich nicht reingelassen. In Darmstadt bin ich rückwärts wieder rausgeflogen. Und mir war es mein Problem, was ich war unterwegs mit dem Wohnmobil. Ich hatte verschiedene Termine, verschiedene JVAs. Ich konnte mich da nicht groß rumkloppen. Und ich war mit dem Mobil unterwegs. Ich wusste auch nicht, bin ich pünktlich oder nicht. Ich konnte nicht mal rechtzeitig einen Termin machen. Ich bin halt dann einfach mit Hilfe meines Ausweises und mit den Vollmachten, die ich vorher hatte, zu diesen JVAs gegangen. Bei manchen ging's. Bei denen, die mich aber nicht wollten, ist auch dem Saschenträger passiert. Wir alle fliegen von diesem scheiß Staatsrecht raus, obwohl wir Vollmachten haben, obwohl wir Rechtsanwaltsausweisen haben. Nur die Staatsvollmacht sagt zu uns, Moment, stört bitte nicht unseren Hausfrieden, meldet euch an, seid ordentlich. Das ist in Herrn Winkler doch passiert. Da war der Saschenträger auf der Liste gestanden als Rechtsanwalt. Dann hat die JVA, das heißt die Forensik, entschieden, wir streichen den von der Liste. Der Herr Winkler hat ihn mandatiert, wartet die ganze Zeit, dass sein Anwalt kommt, aber der kommt nicht. Dann habe ich das von außen mitbekommen, weil ich ja auch mit der Sache Winkler mit im Mandat war. Und dann habe ich den Saschenträger, ich kann den überhaupt nicht leiden, den Idioten. Habe ihn aber wirklich dann in der Sache angerufen und habe gesagt, Herr Kollege Saschenträger, wissen Sie eigentlich, dass der Herr Winkler auf Sie wartet wegen dem Wiederaufnahmeverfahren, aber dass die JVA Ihnen schon längst Sie von der Liste gestrichen hat? Sie kommen gar nicht rein. Ich habe den Saschenträger wieder nicht selber erwischt, weil das ist ja auch so ein elitärer Funke. Das war irgendwie eine Sekretärin mit dem Kind auf dem Arm, irgendwas hat gebrüllt. Auf jeden Fall hat gesagt, können Sie das dem Kollegen Saschenträger ausrichten? Von mir? Wir kennen uns ja, der Saschenträger auch nicht. Ja? Nur, dass er das weiß, er ist knallhart von der Liste geflogen, obwohl er im Mandat war und obwohl er einen Rechtsanwaltsausweis hat. Das entscheidet immer das Hausrecht. Und das ist jetzt wieder die Schnittstelle zwischen dem Verfahrensrecht, zwischen den zivilrechtlichen Bevollmächtigungen und dem zivilrechtlichen Hausrecht eines Staatsapparates. Denn der Staatsapparat ist natürlich Staatsrecht, ein Gefängnis. Aber es gibt eine Hausordnung. Und diese Hausordnung, die bestimmt, wer darf rein, wer darf raus, wer muss jetzt waschen, wer muss das und jenes tun. Und er bestimmt auch, wer kommt rein oder wer bleibt draußen. Und das kann man wiederum auch mit Rechtsanwälten machen. Okay? Sind Sie noch dran? Ja. Also, es ist ein ganz knallhartes Spiel. Übrigens, wie heißt der Herr Lutz? Wie heißt der nochmal? Ihr Rechtsanwalt, der mir das geschickt hat mit Ihnen? Lutz Schäfer. Genau, der hat mir das doch erzählt. Als ich da wieder mal schön eingekaschelt war, ich habe immer schwer gearbeitet später, also, da fiel mir doch der Lutz Schäfer ein, dem habe ich das auch gesagt, mit diesem Problem, mit diesem Haus, mit diesen Rechtsanwälten, die verschwinden manchmal, als heißt dieses, wie heißt dieses Spiel, dieses Hütle-Spiel, ja? Es gibt doch dieses Hütle-Spiel auf der Straße, ja? Kennen Sie das? Hütchenspiel. Hütchenspiel, ja, das sind drei Hütchen. Unter einem ist irgendwas und dann wird hier gewürfelt und ganz schnell gehandelt und so weiter. Das Hütchenspiel, ich glaube aus der Türkei oder so im islamischen Recht. Auf jeden Fall verdient man hier sehr viel Geld damit auf der Straße. Das ist ein kleines Spiel, das Hütchenspiel. Da gehen die Herren, das ist ein Taschendiebstahl im Hochformat, weil es so schnell ist, dass du nachher wirklich nicht mehr weißt, unter welchem Hütchen steckt jetzt noch der Knopf, ja? Und dann bist du, dann hast du einen Einsatz zu geben, irgendwie einen Euro oder was weiß ich, was sie verlangen. Und dann sollst du bitte jetzt mit dem Hütchen noch erklären, wo liegt jetzt die Perle drunter. Und wenn du die nicht findest in diesem Hütchenspiel, dann gehört der Euro natürlich dem Spielleiter. Und so ähnlich ist das mit diesen Anwaltsausweisen. Und ich möchte jetzt mal langsam wissen, ob Ärzte eigentlich auch Ausweise haben. Denn bei denen könnte das auch passieren. Wenn wir, und das ist auch eine Frage mit dieser blöden Legitimation zu Richtern oder zu Staatsanwälten, ich möchte auch mal wissen, ich habe es jetzt noch nicht geklärt, vielleicht komme ich am Montag dazu, mal zu fragen, sagen Sie mal, Herr Richter, haben Sie eigentlich einen Dienstausweis wenigstens? Ja, jetzt nicht die Legitimation, wer Sie vom Volk gewählt hat, sondern einfach nur einen Dienstausweis. Und ich möchte den Staatsanwalt auch mal fragen, haben Sie eigentlich einen Dienstausweis? Denn vom Polizeibeamten weiß ich, dass er einen hat. Aber wenn all diese Ausweise, ja, gegenseitig mit Hütchenspiel und Taschenspielertricks gegenseitig aus der Tasche genommen werden können, passiert das ganz Einfache, wie mit jeder IC-Karte. Das Ding wird einfach gehackt, es kommt in den Computer, es gibt eine Identität, es sind alle Codes drauf und so weiter und so fort. Und solange du den Schaden nicht meldest, dass du deine Karte verloren hast, solange wird halt abgezockt. Und auch das ist mir passiert, ich weiß das schon lange, Herr Pohlmann. Ich habe mehrere Rechtsanwaltsausweise, die einfach nicht mit mir zusammenstimmen. Gefühl, dass man mir mein Original dann geklaut hat und mir aber die Fälschung zurückgegeben hat. Das werde ich Ihnen noch beweisen müssen, wir können heute Nacht nicht alles lösen. Aber auf jeden Fall, und jetzt im Zusammenhang mit diesen Geschichten, ich komme mit Ausweispapieren, ja, in irgendeine Klinik, das ist scheißegal, es kann auch eine andere Klinik sein. Im Knast werden Ihnen die Papiere abgenommen, aber so in den Kliniken natürlich nicht. Und dann, wenn Sie aber, haben Sie nur einen Schlüssel, das ist kein Safe. Mir ist das ja vor 2 Wochen schon in Bad Säckingen erklärt worden. Da stand die Schwester vor mir und fragte mich, ich hatte da auch einen Schrankschlüssel. Da fragte mich, haben Sie ein Handy? Sag ich, ja. Haben Sie Geld? Sag ich, ja, ein bisschen, warum? Ja, schauen Sie mal, wir haben hier sogar ein Safe. Hat sie mir gezeigt, ein Safe. Hab ich gesagt, ja und? Ist da ein anderes Schloss drin? Da sagt sie, nö. Sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich von mir? Also wenn ich hier rumschwärmen würde in der Klinik und würde Beute suchen und weiß, es gibt hier Safes, so wie in jedem Hotel, gibt es ja auch die Privatsafes. Es gibt ja nicht nur den Haussafe, sondern auch die Privatsafes in jedem Dings da, in jedem Zimmer, in jedem Etablissement. So, dann sage ich, sagen Sie, sind Sie blöd. Wenn ich ein Dieb wäre und hätte es eilig, dann würde ich einen Safe aufbrechen zuerst, denn wenn da was drin wäre, da würde ich sagen können, okay, der Rest lohnt sich nicht. Ich hab's ja eilig. Ich kann dann nicht noch die Schränke aufbrechen, wenn gerade die Patienten nicht da sind und dann meinen, da wäre mehr. Und dann sage ich noch zu der Schwester, sagen Sie, sind Sie eigentlich blöd? Wenn ich ein und die gleiche Schlossvariante habe, das eine ist safe und das andere ist der Schrank. Und ich mache jetzt von einem Schrank die scheinbaren Wertgegenstände extra in den Safe. Erstens mal habe ich dann 2 Schlüssel. Und dann habe ich vielleicht sogar 2 Schäden. Was soll der Quatsch? Dann habe ich die Schwester einfach wieder abziehen lassen. So, okay, verstanden? Mhm. Also, und jetzt zu dieser Klinik ist genau wie überall. Mein Problem war einfach diese Begegnung gestern Abend. Das habe ich Ihnen, glaube ich, habe ich Ihnen das geschickt mit dem Pfleger, als ich raus durfte, um für Stiefelchen eine Kerze aufzustellen. Habe ich Ihnen schon sagen können? Ja. Also, und auf diesem Ausflug ist mir sowohl die Tasche abhanden gekommen, die ich gekauft hatte. Da drin waren ein paar Rasierklingen und eine Haarspange. Und gleichzeitig ist mir aus irgendeinem Art Grund auch noch scheinbar etwas passiert mit meinen Papieren. Ich habe ja die Papiere zusammen, wie jeder andere auch, in einem Häppchen. Ich habe beim DM bezahlt, mit meiner DM-Karte, wegen diesen scheiß Rabattgeschichten. Normalerweise kann es nicht passieren, dass ich dabei den Rechtsanwaltsausweis verliere, weil der steht an einer anderen Ecke von diesem Mäppchen. Könnte aber infolge der Zeitgeschichte oder irgendeiner Ablenkung oder wie auch immer trotzdem passiert sein, dass ich in dieser Zeit, in der ich nur einmal in dieser Klinik, also in diesem ZP-Dings da rum, draußen war mit der Tasche, weil vorher war ich ja nur eingesperrt, dabei die Dings verloren habe, die Karte. Ich habe sie heute wieder gesucht, wir haben alle gesucht, wir haben die ganze Hütte auf den Kopf gestellt. Ich habe das alles noch gestern Abend gemeldet. So, bis jetzt ist dieser Rechtsanwaltsausweis, denn das ist jetzt ja das Dubiose. Normalerweise, wenn du irgendwie mit deinem Ausweis ein bisschen schusselig rumgehst oder lässt mal was liegen, passiert schon mal was mit dem Langfinger, der es dir wegnimmt. Wenn der das Ding aber nur kopieren muss, muss er ja irgendwie auch wieder was reinlegen, damit man es nicht merkt. Also, diese Dinger ist mir oft passiert. Ich bin hier weg, ich habe hier nichts zum Abschließen. Da liegt halt mein Rechtsanwaltsausweis entweder da oder dort oder ich weiß ja, wo er liegt. Aber ich bin gerade nicht da. So, und selbst wenn das länger dauert mit diesem Kopieren oder was auch immer passieren muss, oder er muss ja außer Haus gebracht werden, er muss ja weggenommen werden. Und wenn das alles ein bisschen länger dauert und ich suche das Ding dann, weil ich es gerade brauche, beziehungsweise es fällt mir gar nicht auf, es fällt mir ja nur auf, wenn ich es suche, weil ich es gerade vermisse. Und plötzlich taucht das Ding wieder auf. Das liegt dann ganz harmlos. Links rum, rechts rum ist es wieder da. Und wenn du dich vorher aufkriegt hast, sag immer wahrscheinlich mein Ausweis. Und die anderen sagen, sie sind mir doch nicht, wo du den verdubelt hast. Ich bin wieder zu viel gesoffen. Weißt nicht mehr, wo er liegt oder was? So, dann denke ich mir auch, ja, selber schuld, weißt halt nicht. Und da taucht das Ding wieder auf. Und es scheint so, als ob du selber schuld bist. Aber anhand meiner Personaldaten, auch mit meinen diversen, jetzt vorhandenen nachweislichen Geburtsdaten, wenn die beim Landratsamt krumm sind, die in der Rechtsanwaltskammer krumm sind, was mit meiner Geburtsurkunde ist, weiß ich noch nicht genau, die schau so halb krumm. So, auf jeden Fall kann man mit diesen Daten spielen. Und wenn ich mit einem Ausweis eine andere Identität habe und der Double, dem es gehört, es gerade nicht merkt und vor allen Dingen, wenn er auch noch wegsperrt ist, kann ich draußen natürlich auf seine Identität machen, was ich will. Das ist ein riesiges Mordproblem, sieht kein Mensch, es verschwinden Menschen, es werden neue Menschen erfunden, denn auch eine Geburtsurkunde kann man sich nachträglich neu ausstellen lassen. Das ist ein unglaubliches Format an Verbrechen. Dafür brauchst du keinen Krieg, Herr Pohlmann. Du kriegst die Menschen so zu Tode, denn plötzlich stimmt alles nimmer und der dauernd behauptet, Moment mal, das stimmt doch alles nicht, dem wird gar nichts geglaubt, weil die Beweislage durch die Urkunden sprechen gegen ihn. Das ist ein Riech, das habe ich jetzt gerade mit Frau Sabine Steller-Münner. Wissen Sie, was die jetzt auch noch gemacht hat, die Arme? Hören Sie noch zu? Ja. Frau Sabine Steller-Münner hofft im Moment in Schwäbisch Gmünd. Mit der ich ja Briefkontakt. Und dann habe ich, weil da geht es um lebenslänglich, sie ist schon schuldig, das stimmt schon. Da geht es aber um eine andere Frage. Diese Dame, ich habe inzwischen ihr Skript, das ist mir, also sie hat ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben. Bei dieser Frau ging es wirklich darum, dass sie als Kaspar Hauser Kind einfach mal eine neue Identität brauchte. Sie war es so leid, immer nur das letzte Zipfelchen in der Familie zu sein. Sie wurde nur schikaniert, sie wurde nur fertig gemacht, nur vergewaltigt. Jeder ist auf, von klein auf als wie eine kleine Hure auf ihr rumgetrampelt. Und irgendwann kam sie dann in die Drogenszene. Sie musste immer schweigen. Ihre Mutter hat ihr nichts geglaubt. Jeder Mann nacheinander, der Opa bis dort hinaus, hat sie nur vergewaltigt. Sie war also von klein auf freiwillig. Das steht in ihrer Biografie. Das Ding heißt Abgründe. Ich hab das. Man hat es mir zukommen lassen. Frau Sabine Steller-Müller weiß gar nicht, dass ich es hab. Denn im Moment ist der Kontakt zu ihr sehr abgebrochen, weil diese scheiß JVA Schwäbisch Gmünd dermaßen brutal ist. So, sie kämpft jetzt wenigstens um Vollzugslockerung. Sie sitzt jetzt 13 Jahre wegen Mord. Das war für mich nicht einmal Mord. Das war nämlich wirklich Totschlag. Sie hätte höchstens 3 Jahre kriegen dürfen. Es war unter Drogen, okay, aber es waren 3. Dann wäre es Totschlag und kein Mord. Jetzt ist sie als Mörderin verdonnert, plus besondere Schwere der Schuld. Das heißt, vor 25 Jahren kommt sie sowieso niemals an den Gutachten. Jetzt hat sie 13 Jahre hinter sich. Diese Frau wird jetzt gar nicht wissen, sie hatte Glück, dass sie nicht von Anfang an in die Forensik kam. Das war damals, vor 13 Jahren, noch nicht so modern wie heute. Ja? Sonst wäre sie gleich in der Forensik gelandet. Sie sitzt jetzt in der JVA Schwäbisch Gmünd als Mörderin verurteilt mit besonderer Schwere der Schuld. Das heißt, was sie nicht weiß, Frau Steller Sabine Müller weiß es nicht. Und ich kann es ihr nicht sagen, denn wenn ich es schreibe, dann geht's schon wieder zu ihren Lasten. Sie wird nur bestraft, wenn ich mich einmische. Ich bin ja nicht mandatiert. Ich habe nur einen Briefwechsel mit ihr gehabt. Der war mal zwischenzeitlich wieder aufgeflammt. Dann hat sie mir nochmal zurückgeschrieben, die JVA, habe ihr erklärt, dass der Briefwechsel mit mir gegebenenfalls ihre Resozialisierung gefährden könnte. Schreibt sie mir, ich hab's im Original, ich hab diese Briefe, Herr Pohlmann, ich hab's im Original. Und sie hat es selber nicht verstanden, wieso soll denn der Briefwechsel mit mir ihre Resozialisierung gefährden? Ganz klar, natürlich weiß die JVA Schwäbisch Gmünd, wer ich bin. Und natürlich muss man mich abschießen, damit man sie weiter quälen kann. Ganz logisch. Das sind aber Dinge, die kann ich hier nicht sagen. Jetzt habe ich aber einen Drittkontakt, der mich angedübelt hat über diese Gefangenenzeitung. Ein Herr Siebert, der auch irgendwo anders, irgendwo oben im Norden. So, der kümmert sich um diese Frau in der Schwäbisch Gmünd. Weil er sagt, was da passiert ist, ist im Prinzip nichts anderes als ein unglaublicher Krieg von Schikane und dass eine Frau mal überreagiert. Da gibt es die eine Frau, die konnte nach jahrelangen Schikanen, hat sie eigentlich mal zugestochen. Dann natürlich, als er schlafend lag, das ist natürlich wieder Heimtücke. Und Heimtücke macht Mord. Nur sie sagt, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich hätte mir niemals, wenn er mir gegenübersteht, was tun können. Ich habe doch keine Chance. Der hätte mich mausetot gemacht. Inzwischen kippt auch dazu die Rechtsprechung. Aber das sind jetzt ältere Fälle. Und diese älteren Fälle sind natürlich in Rechtskraft. So, jetzt was ganz Schlimmes nochmal. Ich weiß, ich babbel wieder viel, hör wieder auf. Zu Frau Sabine Stella Müller. Und ich werde mich da, jetzt bin ich wieder frei, da werde ich mich ganz saftig nochmal einmischen. Diese Dame braucht jetzt ein sogenanntes Gefährlichkeitsprognosegutachten. Ja? Gagafuzzi, Gefährlichkeitsprognose und so weiter. Das wiederum wird von der JVA in Auftrag gegeben. Die JVA muss es, weil gewisse Zeiten im Gesetz vom Strafvollzugsgesetz da sind. Wenn die JVA jetzt einen Gutachter rauspickt, der so tickt wie die JVA selber, heißt es, die Gefährlichkeit könnte möglicherweise noch bestehen. Eine Wiederholungsgefahr wäre möglich gewesen. So, und Frau Sabine Stella-Müller hatte überhaupt keine Ahnung, was ihr droht. Und jetzt hat sie den größten Fehler gemacht, der überhaupt passieren konnte, was ich jetzt von Herrn Siebert erfahren habe. Herr Siebert hat ihr einen Rechtsanwalt in Schwäbisch Gmünd bezahlt. Ja, der arbeitet in Schwäbisch Gmünd, ich habe auch schon mit ihm Kontakt gehabt. Der ist ein kleiner Feigling, der taugt nicht so richtig, er traut sich nicht. Und er hat ihn aber bezahlt, der Herr Siebert. Und dann teilt Frau Sabine Steller dem Herrn Siebert, denn mit dem steht sie in Kontakt und er besucht sie auch noch, denn der ist nicht mehr lang, der kommt nicht mehr lange in die JVA rein. Hat sie selbstständig den Rechtsanwalt gewechselt und es dürfen sie dreimal brüllen, den sie jetzt hat. Sie können es nicht erraten, es ist Rechtsanwalt Kiesewetter aus Stuttgart. Aha. Dieser Kiesewetter und ich, wir sind uns auch mal gegenübergestanden. Weil er wurde damals von dem Herrn Klöckle bezahlt, um diesen sogenannten unschuldig verdonnerten, wie heißt der, Gorilla-Bankräuber oder sowas. Ja, der Herr Klöckle hat unglaublich viel, der Herr Klöckle ist ein vermögender Mensch, hat unheimlich viel Geld reingesteckt, weil dieser, das war ein ehemaliger Mitarbeiter in seiner Firma, und er wurde plötzlich eines Banküberfalls bezichtigt anhand eines komischen Ohrfotos von dieser blöden Kamera, die da so macht. Irgendein Ex-Bulle hat dann gesagt, ja, anhand des Ohrläppchens war alles schon im Krieg, weiß man aber ganz genau, das muss er gewesen sein. Auch dieser Mann sitzt bis heute noch in Haft. Jetzt sind es auch 13 Jahre. Unschuldig. Vollkommen unschuldig. Und dieser Kiesewetter, Rechtsanwalt Kiesewetter, kriegt es nicht fertig, dass er diesen Mann rausholt. Und jetzt noch was. Rechtsanwalt, wie heißt er jetzt mit Vornamen? Kiesewetter, Finch, einfach in Stuttgart. Rechtsanwalt Kiesewetter gehört zum Vorstand der Rechtsanwaltskammer Stuttgart. Okay? Übel. Noch schlimmer. Schlimm ist jetzt, dass niemand von uns, Frau Sabine Steller-Müller, sagen kann, jetzt vergaloppierst du dich erst recht. Denn sie glaubt, lokal einen der renommiertesten Rechtsanwälte zu haben. Der ist ja bekannt, der geht durch die Medien. Ne, der brüstet sich immer vor sich selbst. Ich habe den kennengelernt. Herr Klöckle war mit mir, als ich in Stuttgart im Obdachlosenheim saß. Habe ich Herrn Klöckler angerufen, den kannte ich ja von vorher schon wegen diesem Gorilla-Bankräuber. Hat Herr Klöckler mich besucht auf dem Campingplatz, wo ich gerade gestrandet war. Dann hat er mich eingeladen in sein Schlössle, ne? Also wirklich super Haus und so weiter. Ist ja ein guter Geschäftsmann. Und dann hat er mich zu diesem Kiesewetter gebracht. Werde ich nie vergessen. Und dann habe ich zu Herrn Kiesewetter gesagt, wissen Sie was, Herr Kiesewetter, ich hocke zwar gerade in einer Obdachloseneinrichtung, aber ich muss Ihnen sagen, es ist ja organisiert von der Caritas. Ich meine, es ist ja nicht so, dass da nichts dahinter wäre. Und ich habe ja auch einen Raum. Mein Problem ist, ich habe halt keinen Internetanschluss, ich habe kein Telefon, ich habe gar nichts, ich habe halt nur einen Raum. Aber auch selbst im Haus ist ja Sozialarbeit drin, ist ja alles da. Infrastruktur im Büro ist alles da. Was halten Sie? Ich würde eigentlich gerne mal versuchen, jetzt meine Rechtsanwaltskanzlei in ein Obdachlosenasyl zu setzen, mit Hilfe der Caritas. Die muss nur mitspielen, denn ich will ja hier arbeiten. Ich will ja was für diese Menschen tun. Ich bin rundum versorgt mit Mandantinnen, die allesamt obdachlos sind, jede mit ihrer eigenen Geschichte und dann noch mit den Tieren und so weiter. Ich würde da gerne weiterarbeiten. Und wissen Sie was, Herr Pohlmann? Der saß mir gegenüber, dieser Kieswetter, grinste mich so richtig herablassend an und meinte, ach, Frau Kollegin, aus einem Obdachlosenasyl einen Kanzleisitz zu machen, ich bitte Sie. Dann hat auch der Herr Glöckle geschluckt, der war ja neben mir guckt. Ich bin aufgestanden, habe mich bedankt und bin gegangen. Und genau so war es auch. Denn ich habe später die Caritas mit dem gleichen Anliegen gefragt. Hab gesagt, Leute, ich bin da, ich möchte arbeiten, Arbeitsplatz habe ich schon. Mir fehlt da doch ein bisschen die Wohnung, aber arbeiten kann ich schon. Und dann hat mir die Caritas ganz höflich abgelehnt. Caritas 2. Ganz höflich abgelehnt mit der Begründung, ich solle mich doch besser an irgendeinen anderen Verein wenden. Und dann bin ich vergewaltigt worden, unter Drogen gesetzt worden und vom Security-Dienst genauso vergewaltigt worden wie jede andere Frau im Haus. Auch diese Geschichte habe ich noch nicht so viel rum erzählt, weil die war so dramatisch. Ich war nur noch voll. Ich war nur noch voll mit diesen scheiß K.O.-Tropfen. Ich kam überhaupt nicht mehr zu dieser scheiß Hartz-IV-Behörde, um mir mein Geld zu holen. Ich bin dauernd auf die Schnurre geflogen. Ich war von morgens bis abends voll. Ich war so eine richtige, zusammengevögelte Drecksau. Diese Geschichte habe ich auch der Stuttgarter Zeitung mitgeteilt. Gleichzeitig weiß das Sozialgericht Stuttgart und das Verwaltungsgericht Stuttgart von mir. Ich habe für diese Frauen gekämpft. Erstens mal für den Campingplatz kosten, damit sie nicht vom Security-Dienst nachts gefügelt werden können, sondern auf dem Campingplatz dürfen, dass die Kosten übernommen werden. Und zweitens mal vom Verwaltungsgericht, dass sie von den wohnungslosen Suchenden mal nach vorne gestellt werden. Denn auch in Stuttgart gilt, du musst 3 Jahre erstmal da sein, dann kommst du überhaupt auf die Liste. Das heißt, du musst 3 Jahre mindestens Obdachlosenheim sein, dann kommst du auf die Liste und bis du auf die Liste wieder nach oben gestiegen bist, sind es halt 12 Jahre oder lebenslänglich. Das ist so ein fürchterlicher, widerlicher Kreislauf. Ich kann Ihnen das gar nicht sagen, Herr Pohlmann. Was ich da erlebt habe in Stuttgart, was ich mit der Staatsanwaltschaft erlebt habe, was ich mit den Obdachlosen erlebt habe, was ich mit dem Polizeipräsidium erlebt habe, ich war die ganze Zeit am Rennen und am Machen. Das Ende war, dass ich nur noch unter Stoff war und dann wieder hier in Murg angerufen habe und gesagt habe, du Dieter, ich hatte noch mein Auto. Ich habe zum Dieter gesagt, Dieter, jetzt schlafe ich im Auto, das stand dann irgendwo im Seitenstraße in Stuttgart. Ich sage, du, ich komme hier nirgends mehr rein, ich gehe da auch nicht mehr rein, denn egal in welche Einrichtung ich gehe, es gibt das Luxusbordell vom Goll und auf der anderen Seite gibt es das Luxusbordell der Russenmafia und der Privatsecurity, ist doch scheißegal, wo du wohnst, als Frau. Alle Frauen stehen nur unter Stoff. Und wenn sie versuchen, sich zu wehren, als auch du blöde Schelle, sauf und rauch nicht so viel, kiff nicht so viel, dir glaubt doch sowieso keiner. Was ich dort erlebt habe, Herr Pohlmann, das möchte ich gerne auch mal als Video sagen. Bei Ihnen, wenn man Zeit habe mal. Das ist so hochkriminell. Ich habe als Rechtsanwältin dort gearbeitet. Ich war mit Tommy, mit meinem Hund dort. Es ist alles dokumentiert. Und zum Schluss musste ich aber wirklich Dieter hier anrufen und musste ihm sagen, du Dieter, dann waren die Handys wieder verschwunden, dann waren die Autos auch dort, Autoschlüssel immer irgendwie doppelt und dreifach. Mir haben Dinge im Auto gefehlt, obwohl ich genau wusste, ich hatte sie. Es war so kriminell und wenn du dann unter diesem Eindruck stehst, du bist ja nur blau, du bist ja nur, dir glaubt doch keiner was, träum dich aus und schlaf dich nieder. Das ist unglaublich kriminell. Das hat jetzt mit Korruption nichts zu tun, sondern wirklich mit blankem Missbrauch am Geschöpf. Da wirst du gefickt, da wirst du geschlagen, da wirst du auf die Straße geschmissen. Und danach, wenn man den Täter sucht, weil die Leiche oder die Verletzten findet schon. So, und wenn du dann anfängst, den Täter zu suchen, dann suchst du lang. Denn plötzlich bist du ja selber so blöd, hast dich selber so blöd verstümmelt. Wahrscheinlich hast du dich irgendwann nochmal selber vergewaltigt oder all so eine Scheiße. Du kommst nicht durch, nicht mal durch die Polizei, weil natürlich die Polizei mit drin hängt. Ich will mir jetzt nicht aufregen, obwohl man 10 nach 12. So, und diese Schlüsselgeschichte und all das, was ich inzwischen weiß, Herr Pohlmann, ich bin jetzt seit zwölf Jahren mit diesem Straßenmilieu beschäftigt. Ich weiß, wie man auch mich unter Drogen setzen kann, die ich nicht will. Lass mir mein Vino Veritas und meine Friedenspfeife. Aber ich weiß auch, wie die Dinger wirken, weil ich es selber erlebt habe. Nur als ich dann damals in Stuttgart dann auch mal wollte, da war ich schwimmen einfach nur, das weiß ich noch. Dann war ich im Bad und dann habe ich meinen Rucksack auf die Bank gestellt und hatte Tee dabei, wie immer. Und komme aus dem Schwimmen zurück, es war knüppelvoll, es war wahnsinnig heiß, irgendwo in Stuttgart-Tech oder irgendwo da unten, total heiß. Und ich komme hoch, wollte mich nur ein bisschen abkühlen, ich komme das Schwimmen nicht weiter, weil die Menschen waren so viel, also es war nicht so toll. Aber ich komme an meinen Rucksack zurück und trinke dann meinen Tee. Herr Pohlmann, 10 Minuten später war ich wieder zu. Ich weiß, dass es Tee war. Aber 10 Minuten später war ich zu. Das habe ich in Stuttgart in verschiedensten Varianten erlebt. Ich trinke morgens meinen Kaffee. 10 Minuten später war ich zu. Ich habe Schlüssel, ich habe einen Kühlschrank in diesem Raum. Ja? Ich habe auch einen Kaffee in diesem Raum. Den habe ich gekauft. Und nur einen Schlüssel, nämlich mein Zimmerschlüssel, der natürlich auch passt für die Haustürschlüssel. Ich nehme meinen Kaffee, ich mache mir einen Kaffee, denke, das ist meiner. Scheiße, 10 Minuten später voll. Das war so widerlich, das kann sich kein Mensch vorstellen. Und alle sagen dann zu dir, bist halt psychisch krank, eingebildet, Schizophrenie, Wahnvorstellungen, solche Scheiße. Nix Wahnvorstellungen. Ich war dermaßen voll und zu, das schaffe ich nicht mal ganz normal für meine Verhältnisse mit einem Kasten Schnaps. Ich bin fast nur noch geflogen und gekrochen und ja, mein Körper hat versagt, ja. Mir war im Geist klar, was verdammte Scheiße, diese verdammten Drogen. Ich kenne jemanden, der ist das Gleiche passiert. Ja, das passiert überall immer und mir ist es auch passiert. Herr Pohlmann, mir ist alles passiert, was überhaupt passiert werden kann. Und das hat natürlich hat es mit Korruption insoweit zu tun, dass man natürlich auch dort die Ladies von der Straße, ach, guck dir sie mal an, wie ist die süß, was? Sie ist alleine, keine Eltern, Schule abgebrochen und versucht sich so als Schickimicki-Mädchen. Ach komm, die lässt sich doch nicht vögeln. Also ab, auch in scheinbar Elite ist, aber wie ich auch immer gesagt habe, also das eine war normaler Bumsklo, Bumsbordell und Elitebordell oder sowas vom Goll. Weil in die Gollkreise, in die Justizkreise, genau dort war das zweite Haus. Und das Perverseste war dort, dass der Aufzug, den es im Haus gab, es war ein schönes Haus und ich war ganz oben, Penthouse, ne? Das war für zwei Damen gedacht. Ich war alleine übers Wochenende. Und das Perverse war dort, da gab es einen Aufzug, nicht nur, dass du einen Hausschlüssel hattest und in alten Häusern halt erstmal rein musst und dort gibt es keine Aufzüge. Nein, das war elitär, schickimicki. Da gab es einen Aufzug und es gab auch eine Tiefgarage. Also es gab einen Aufzug. Und von dem Erdgeschoss von außen aus, wenn ich also trabte mit meiner Milch und was ich gerade hatte, Tommy habe ich dann schon weggegeben, weil mir wurde zu gefährlich, auch für Tommy. Tommy konnte ich nicht halten. Dann habe ich Tommy erstmal zurückgeschickt, also mein Hund, und dann konntest du von außen, da gibt es natürlich keine Hunde, um Gottes Willen, ja, wir sind ja elitäre Püppchen. Also, und jetzt konntest du von der Straße aus den Aufzug von außen aufmachen, also holen, ihn von außen aufschließen und dann Stockwerk zu Stockwerk hochfahren und ganz so ins Haus eindringen. Und auch dieser Schlüssel, das sah aus wie so ein Autoschlüssel, diese Schickimicki-Autoschlüssel, die man so anklicken kann. Ich kenne mich doch da. Ja doch, ich habe mich dann in Stuttgart sehr schlau gemacht über Schlüsselgeschichten. Also wenn du kannst ja einen Schlüssel auch fernsteuern oder eine Anlage fernsteuern, wie beim Auto. Du bist noch gar nicht dran, kannst du schon mal die Autotüren aufmachen oder abschließen. Und genauso funktioniert auch dieser Aufzug. Nur wir hatten einen normalen Schlüssel. Aber jedermann anderer konnte in diese Schließtechnologie natürlich mit anderen Schlüsseln rein. Ja, und so bist du auf der Straße Nutte. Fertig! Wenn du als Frau im Obdachlosenbereich landest, ist nicht nur der Drogenkrieg und die Scheiße sowieso, Baggerei und die Schimpferei über Männlein und Weiblein das Problem. Nein, umso interessanter du bist, egal für wen, umso gefährlicher lebst du. Und als ich gemerkt habe, dass ich da nicht nur dauernd, meine Vergewaltigungszeit war schon lang vorbei, ne? Da war ich schon hässlich, früher war ich auch mal hübsch, aber da war ich schon hässlich, aber es war scheißegal. Es war eine Rechtsanwältin in Stuttgart und die musste irgendwie die Schnauze gestopft kriegen und sie haben es wirklich versucht. Und hätte ich mich nicht damals gewehrt und Dieter angerufen, ich habe gesagt, Dieter, ich bin in meinem Auto, ich kann nicht fahren, ich bin voll Stoff, bitte komm, hat sich Dieter über Nacht ins Auto gesetzt, mich gefunden mit Navi. Ich wusste gar nicht mal, in welcher Seitenstraße ich noch parke. Ne? Ich muss ja auch übernachten können, oder wieder dort Theater zu kriegen, mit einem Bullen oder sonst was. Und dann hat er morgens um 5 Uhr bei mir an der Scheibe angeklopft. Und ich war heilfroh, dass er da war. Und dann haben wir das Auto in Stuttgart stehen lassen, also meins, und sind erstmal mit seinem zurück. Und später hat er das Auto dann geholt. Ich war nicht in der Lage, Auto zu fahren, ich war einfach voll. Und wenn ich voll bin, fahre ich nicht Auto. Schlusspunkt. Aber das sind Geschichten, Herr Pohlmann. So, hör mal aber auf, es ist 20 nach 12. Ich hole mir jetzt noch Mon General rein. Ach, wollte ich Ihnen noch sagen. Ich habe Ihren Auftrag auch noch erfüllt, bevor... Die haben mich ja dann fast rausgeschmissen, ne? Es war ja schwierig, erstmal rauszukommen. Und dann haben sie mich fast rausgeschmissen. Und dann habe ich Ihre Anschrift noch auf einen Zettel geschrieben. Und habe sie an eine Helen oder Elen, das sind auch wir Patienten, da wird alles anonymisiert, ja. Auch da steht zwar auf den Türschildern, steht immer nur Frau, Herr und Nachname. Wir untereinander haben dann du gesagt und wie heißt, und da konnte man aber so untereinander auch nicht unbedingt jetzt auf die Schnelle zuordnen. Dann wechselte wieder die Zimmer von der ISO-Zelle, dann wieder in ein anderes Zimmer, dann waren die Türschilder wieder weg. Also es war ein Kuddelmuddel mit Vornamen, Nachnamen, Herr und Frau konnten wir selber noch unterscheiden. Und dann habe ich dann diesen Zettel über einen russischen Menschen, der gerade dort auch war, ein super Typ, russischer oder deutsch-russer, was weiß ich, irgendwie, ich weiß nicht, warum der drin ist. Auf jeden Fall habe ich den Zettel, weil ich den kann, ein smarter Typ werden. Also, ach, bei uns war wirklich, das war wirklich, also wir hatten Fete hoch, 3 die 4 Tage. Die Station hat getobt, die wussten alle nicht mehr, was sie mit uns machen sollten, aber sie mussten uns ja irgendwie bändigen. Mir ist nichts passiert, den anderen Frauen auch nichts und ein paar Herren auch nichts. Da waren ein paar Herren und ein paar Frauen dazwischen, die waren ein bisschen auffälliger. Naja, da haben wir dann so das Personal beobachtet, wie sie mit der Situation klarkamen. Schon wieder ein Buch für sich, allein diese paar Tage. Ich war mittendrin. Auf jeden Fall habe ich Ihre Anschrift mit dem, also Udo Pohlmann, Telefonnummer. Wie haben Sie es genannt? Wie habe ich dann geschrieben? Irgendwas Missbräuche in der Psychiatrie oder was haben Sie mir gesagt heute Morgen? Ja, all das, was dazugehört. Bitte? All das, was dazugehört. Ja, also irgendwie habe ich geschrieben, also Ihr Name, Ihre Telefonnummer auf einen Zettel und dann... nicht Psychiatrie, Missbräuche, also irgendwie, auf jeden Fall Unterschrift von mir dann, falsche, / richtige Diagnosen. So, das war nur Zettel, ich hab doch keinen Kopierer da drin, meinte ich, darf da kopieren, ja, wenn ich Glück habe, darf ich noch aufs Klo und mich duschen, mehr darf ich nicht. Dann habe ich das diesen Deutschrussen gegeben und habe ihm gesagt, wo ist eigentlich Helena, weil die zwei haben immer miteinander zu tun gehabt, diese Helena oder Elena. So, da, die ist jetzt gerade weg mit dem Besuch, die hat irgendwie Ausgang. Habe ich gesagt, okay, ich fliege hier gerade raus, tu mir einen Gefallen, gib diesen Zettel bitte an Helena weiter. Und dann hat er gesagt, verspreche ich dir. Und ich habe gesagt, und wenn du das nicht machst, dann reiße ich dir nachträglich noch die Ohren ab. Du weißt, ich komme wieder. Also, ja, jetzt ist Folgendes mit dieser Helena. Diese Helena ist ein sogenanntes hochbegabtes Kind. Das ist eine junge Dame. Irgendwie hat sie in der Schule getrödelt und so weiter und so fort. Und irgendwann wurde ihre Hochbegabung entdeckt. Und von dieser Hochbegabung waren übrigens noch 2, 3 andere Damen irgendwie da drin. Ja, die lasen Bücher und wir haben uns gut unterhalten. So Allgemeinbildung, Familienbildung und so weiter. Es war super Niveau. Also so. Und wir hatten dann natürlich unsere Männerwelt, die da so drumherum war, der hat immer so geguckt, was jetzt diese Mädels schon wieder so am Gackeren sind. So, und dann gingen die Bücher rum. Und unter anderem las dieser Russe dann ein Waffenbuch aus Russland. Okay, auf jeden Fall, man kam miteinander ins Gespräch. Diese Helena ist heute Morgen rumgegangen, weil wir haben einen sogenannten Chunky gehabt. Mit dem habe ich die Nächte auch mitverbracht, weil ich nicht schlafen konnte. War ja halt vorne, der Kerl kam auch raus. Es war eine offene ISO, also es gab keine Isolierzelle, die abgesperrt wurde. Aber es waren ISO-Zellen mit Sonderbewachung. Also wohl mit Kameras, die Kameras eben nicht, aber auch keine zweite Sitzware, sondern die Türen waren offen. Und dieser Herr, der turnte die ganzen Tage nur mit einem Thema rum. Ich will. Und er war voll auf Droge, also so wie er aussah. Voll auf Droge. Und heute Morgen kommt die Helena um die Ecke geschossen, die in Zukunft erst muss sie das Abi nachmachen. Das macht sie jetzt, sie darf jetzt wieder in die Schule. Jetzt hat sie die Kurve gekriegt. Und danach wird sie Psychologie und so weiter irgendwie und noch was mit irgendwie was studieren. Und die rutscht heute Morgen mal so ganz frech, wie sie ist, bei uns am Küchentisch vorbei und sagt, wenn die Idioten jetzt nicht langsam kapieren, dass das Autismus, und da war noch was hinten dran, nochmal eine Spezifizierung zum Autismus, ist, dann bringen die den um. Die füttern den mit Medikamenten voll, ohne dass sie kapieren, dass es Autismus ist. Und bei Autismus ist natürlich bei uns die Hälfte auf dem Tisch hochgesprungen. Ach so, Inselintelligenz. Da sagt ihr, klar, Inselintelligenz. Und guckt euch doch mal an, wie der läuft. Allein schon, wie der läuft. Das sind nicht Drogen, wie der so irgendwie so vor sich hin dackelt oder so. Nee, das gehört körperlich zum Autismus dazu. Da habe ich zu ihr gesagt, du sag mal, Süße habe ich, glaube ich, zu ihr gesagt, sie ist ja jünger als ich. Sag ich, du sag mal, wieso sagst du das den Ärzten nicht? Dann sagt sie, sag mal, bin ich blöd? Wenn die so blöd sind, dass die nicht wissen, was ich weiß, ja, ich beobachte nur, was passiert. So, und damit war die ganze Gruppe darüber unterrichtet, was mit diesem Menschen gerade passiert. Das ist Autismus mit hohe Inselintelligenz, und das darf man natürlich niemals mit Schizophrenie, mit Drogensucht. Er hat gekifft, klar. Er hat klar Drogen genommen und so weiter, und deshalb kriegt er jetzt Ersatzdrogen, und er kriegt was weiß ich für Gifte und was weiß ich, was die denn für eine Diagnose. Ich konnte mit dem auch nicht reden. Ja, der kam immer nur aggressiv an. Er kam immer nur auch zu mir. Mit mir wollte er auch Krach anfangen. Hat er gesagt, was ist los? Willst du was? Habe ich zu ihm gesagt, ich will gar nichts von dir. Komm, hock dir an und quatsch nicht blöd rum. Und da hat er sich hingesetzt. Ja. Also es ging alles, aber da sind Menschen drin, und was ich heute, also in diesen paar Tagen erlebt habe, was an falschen Diagnosen rumturnt. Unglaublich. Und wenn diese Helena sich jetzt bei Ihnen oder Elena bei Ihnen meldet, ich habe es den anderen dann auch noch gesagt, ich habe gesagt, hör mal, ich muss jetzt gehen, die schmeißen mich raus, hier ist der Zettel, sorgt dafür, dass es in Umlauf bleibt und meldet euch bei Herrn Pohlmann. Okay, Herr Pohlmann? Ja, ja. Jetzt warten Sie es ab. Und ich komme sowieso wieder rein, und ich habe ja mit allen Kontakt. Ich werde jetzt, sobald ich Zeit habe, da mal wieder reinschneiden und die Leute besuchen, mal gucken, wie es ihnen geht. Ich habe sie ja kennengelernt. Ich habe schon wieder x neue Mandanten. Aber ich will ja keine Mandanten, es geht ums Problem. Okay? Ich wollte Ihnen nur sagen, Mon General, ich habe Ihren Auftrag erfüllt, wenigstens mit einem Zettel. Und jetzt mache ich Feierabend und höre mir selber mal Mon General an, weil Mon General, wer hat es Zungen? Irgendwie noch was, der ist ja auch schon tot. So, das ist eine gute Geschichte, Mon General. Da geht es um Kinder, da geht es um Krieg, da geht es um Vergewaltigung. Und ich habe mir nämlich heute gerade so eine Militärmütze gekauft. Komischerweise, Military. Aber Militärzwecke kann man auch für den Frieden verwenden. Hauptsache, man ist gut genug ausgerüstet. Okay? Peter? Ist der Pohlmann. Folgendes jetzt. Also ich bin jetzt von der ISO wieder rausgekommen, jetzt bin ich wieder da, wo ich schon gestern war. Mit meiner gleichen Zimmernachbarin, ja? Ja. So, und jetzt ist Folgendes, dann hatte ich hier ein Problem wegen dem Protokoll. Ich habe gestern Nacht noch darum gebeten, dass ich das Protokoll ausgehändigt bekomme über die Art und Weise der Einweisung hier, ja? Und dann haben sie gesagt, nee, heute Nacht nicht mehr, machen wir morgen. Jetzt habe ich heute noch mal nachgefragt nach dem Protokoll, hab's aber immer noch nicht. Und inzwischen ist jetzt Folgendes passiert. Ich habe ja mit den Mitpatientinnen und Patientinnen, wie gesagt, wieder mit der Helen übrigens. Ja, sie wird sich gegebenenfalls mit ihnen in Verbindung setzen. Also das hochbegabte Geschöpf da. Sie hat auf jeden Fall dann zu mir gesagt, du musst jetzt einfach zweimal Einverständniserklärungen unterschreiben. Ne? Moment, habe ich gedacht, was ist los? Einverständniserklärung erstmal zur brutalen Gewalt, wie die Bullen mich da reingeschubst haben. Dann noch einmal Einverständniserklärung, dass der Bulle dann hier drin steht im Arztzimmer und versucht, mir meine Handtasche wegzureißen. Ja? Das hätte er ja, wenn er Waffen durchsuchen will, hätte er das ja schon im Auto machen können, der Double. Und dann haben wir mehr oder weniger miteinander gekämpft. Ich meine, ich kann ja nicht kämpfen gegen einen Mann, aber auf jeden Fall, ich habe gedacht, ist der Philipp durchgeknallt. So, aber wie auch immer, es ging dann eine Weile hin und her, da kam ja der Arzt noch dazwischen und die gesagt, der Arzt hat jetzt eigentlich vor, mich morgen unter gerichtliche Betreuung zu setzen. Jetzt ist aber ein Arztwechsel passiert, seit heute Mittag. Jetzt ist der Arzt von gestern im Arzt im Dienst, dieser Küssel oder Schlüssel oder wie der heißt, weg. Und jetzt ist eine Ärztin gerade da. Ja, aber Sie waren doch wegen genau der Sache erst entlassen worden. Ja. Also und wegen derselben Sache sind Sie jetzt wieder drin. Ja, sieht so aus. So, also, jetzt ist eine neue Ärztin da. Und bei der habe ich gemerkt, die kommt irgendwie mit den Eintragungen in meiner Krankenakte gerade nicht so richtig klar. Sie steht davor und sagt, warte mal, das stimmt doch nicht und das stimmt nicht. Und also, Moment, so, sie ist im Moment ziemlich verunsichert. Sie verschreibt mir Medikamente. Ich gehe hin und frage, was ist das? Und dann sagt sie, das sind nur Vitamine jetzt für Sie. Hm. Dann habe ich es geschluckt. Dann sagt sie zu mir, passen Sie auf, ich gebe Ihnen, wenn Sie möchten, 3 Milligramm Haldol, einfach zur Beruhigung. Ich habe gesagt, na gut, Haldol, Gift, 3 Milligramm oder Milliliter oder was weiß ich wie viel, kann ich nehmen. Habe ich auch gemacht und Sie werden lachen, das ist im Moment gar nicht so schlecht. Ich bin nämlich schon da ganz oben mit meinen Nerven. So, dann wegen dieser Einverständniserklärung, die ich da hätte unterschreiben sollen, habe ich mir das überlegt, was das wieder für ein Quatsch ist. Eine Einverständniserklärung würde ja nachträglich die Gewalt der Polizei genehmigen. Nein, nein, Sie können das ausschließen. Ja, pass auf, ich müsste nur was unterschreiben. Es geht ja nur um die Theorie, wie es gerade läuft. Auf jeden Fall, ich habe bis jetzt noch gar nichts unterschrieben. Es kam auch kein Mensch auf die Idee, mir irgendeine Einverständliche. Seitdem ich hier bin, jetzt neu, kein Strich unterschrieben. Ich bin doch nicht blöd. So, dann rufe ich auf jeden Fall wegen diesem Einverständnisding heute hier. Inzwischen geht der Apparat wieder. Er wurde vor einer Stunde endlich gerichtet. Er war ja komplett Ausfall irgendwie. Weder rein noch raus. Aber wie auch immer, habe ich dann hier 110 gewählt. Das konnte ich hier wählen, der Notruf. Dann habe ich wieder einen von der Waldshuter Polizei in der Strippe gehabt und gesagt, hören Sie mal zu mit dieser Geschichte heute Nacht, gell? Von wegen hier mit Einverständniserklärung und so. Also, ich würde mal sagen, so langsam wird es enorm teuer für euch. Da hätte er irgendwie nur Bahnhof verstanden. Dann habe ich gesagt, wie wär's denn? Ja, außerdem möchte ich mal gern meinen Rechtsanwalt erreichen. Kann ich aber nicht, der scheiß Patiententelefon funktioniert ja nicht. Dann hat er gesagt, ja, dann sage ich zu ihm, und eins sage ich Ihnen, es gibt auch übers Wochenende einen Notstaatsanwalt, so nennt sich das. Es muss immer ein Staatsanwalt zuständig sein. Und dann habe ich gesagt zu dem Bullen, jetzt hör zu, jetzt verbindest du mich bitte sofort mit diesem Notstaatsanwalt. Da sagt er, hä, wieso das denn? Ach, hören Sie doch auf, Hauptsache Sie sind medizinisch versorgt. So Schwachsinn mache ich nicht, brauchen Sie doch nicht. Ah, nein, das mache ich nicht. Dann hat er aufgelegt. Dann habe ich noch einmal angerufen und habe gesagt, Junge, jetzt wird es aber wirklich gefährlich. Dieser Notstaatsanwalt ist auch ein Recht und so weiter und so fort. Und dann sind wir irgendwie so verblieben, Finger an zu albern zu lachen. Und dann habe ich noch zu ihm gesagt, sagen Sie mal, glauben Sie jetzt etwa Ihre Kollegin etwa Angst vor dem Staatsanwalt? Ja, mein Gott. Und dann habe ich aufgelegt. Dann war es erstmal Sense mit dieser 110-Aktion. Und dann habe ich mich jetzt gerade hingesetzt und habe die Ereignisse nochmal rund um Martina Selin. Es ist wirklich so, es ist der Identitätenwechsel, den sie unbedingt braucht. Und deshalb passiert das hier alles. Und jetzt geht's wieder, jetzt bin ich verlegt worden, wieder zurück in dieses Zimmer. Und jetzt geht's um das Problem, dass ich ja wieder den gleichen Schrank habe, aber der 8er-Schlüssel fehlt. Den habe ich ja gestern schon im Nachtbriefkasten vom Landgericht reingeworfen. Der Schlüssel fehlt. Und dann kommt aber der Pfleger und gibt mir einen anderen Schlüssel. Und ich sehe, Moment, das ist ja der Schlüssel vom Schrank, von meiner Schranknachbarin. Also gibt es 2 Schlüssel für die Patienten. Wenigstens 2. Dann geht er hin, kommt und sagt, oh, das war ein Versehen und so weiter. Und dann sage ich ihm, weil er mich fragt, er hat doch einen Schlüssel. Aber ich habe ihm gesagt, wo der ist und habe ihm gesagt, genau wegen beweistechnischen Gründen. Versteht er nichts davon. Auf jeden Fall sagt er, komm, ich kann ihn auf jeden Fall aufmachen. Er hat einen Generalschlüssel für diese Schränke. Also macht er mir auf und siehe da, der war genau so geordnet, wie ich ihn verlassen hatte. So, jetzt aber kann ich ihn nicht abschließen, diesen Schrank, weil ich ja keinen Schlüssel habe. Und jetzt ist die spannende Frage, werde ich im Lauf der nächsten Stunden vielleicht die böse Überraschung haben, dass dieser Schrank plötzlich abgeschlossen sein könnte? Und vor allen Dingen, wohin sichere ich jetzt bis dorthin mein Eigentum? Im Moment schleppe ich wieder den Rucksack mit rum. Alles klar, Herr Pohlmann? In einer Stunde kommt der Herr Schmickler, bringt Unterlagen von Dr. Weinberger mit. Er bringt das Fax mit, das ich Ihnen letzte Nacht auch geschickt habe. Weil dieses Fax habe ich unter anderem auch an die Rechtsanwaltskammer geschickt. Denn ich bin ganz sicher, nur über Rechtsanwälte kommen wir schnellstmöglich an diese blöde Martina Sellin. Die rennt ja immer von einem zum anderen Rechtsanwalt. Und hier geht es um ganz massiven Identitätenscheiß. Ach, und da wollte ich dir noch sagen, Sie haben doch gestern mit mir noch dieses Interview gemacht, gell? Ja. Jetzt können Sie es wirklich ins Netz stellen. Da sind diese Zusammenhänge wirklich so dargestellt, wie sie jetzt wieder laufen. Na, mit dieser Unglaubwürdigkeit und dann hast du zwei Viertel gesoffen und was ist los, der Schlüssel weg, so. Jetzt können Sie es wirklich ins Netz stellen, wenn Sie möchten, Herr Pohlmann. Oder wir wiederholen es nochmal später. Aber mir wäre es im Moment sogar sehr lieb, wenn Sie es ins Netz stellen, damit diese Scheiße in Stuttgart wirklich auch dort immer mit dieser Schlüsselgeschichte. Diese Scheiße in Stuttgart, da lasse ich nicht los. Ich möchte wirklich diese Granatenarschlöcher, ob das Polizisten sind, ob das Juristen sind, ob das Richter sind, alles geht da in diese Puffs rein, am besten umsonst und billig. So, diese Arschlöcher hätte wirklich alle zusammen auch gerne gelüncht. Okay? Jetzt muss man noch eins zusammenfassen, diesen Identitätenwechsel in wenigen Sätzen noch einmal darlegen. Der Identitätenwechsel geht nur, er geht mit Papieren, klar. Gestohlene Unterlagen. Nein, mit Papieren eines Menschen. Normalerweise, ich meine, unsere armen Mitgeschöpfe da, die gar nichts haben, da wo nicht mal Geburtsurkunde existiert, da passiert das nicht so, aber das ist doch noch viel schlimmer. Die kann man gleich umbringen, ne? Fällt ja gar nicht auf, außer den Eltern. Und dann war es halt ein Unfall. Der Identitätenwechsel setzt voraus, und das ist das Brutale, du willst eine neue Identität. Dann suchst du dir irgendeinen oder etwas aus, was sich ergibt oder was gerade passt oder wie auch immer und denkst, okay, weil ich aus meiner jetzigen Rolle raus will, muss ich sterben. Ja, meine. Erstmal muss ich sterben. Aber selbstverständlich sterbe nicht ich, denn ich will ja ein anderer nur werden. Hat zur Folge, dass, um an die Papiere des anderen zu kommen, der andere gehen muss. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nicht nur das, was Frau Sabine Steller-Müller gemacht hat, mit diesem Totschlag. Es geht zum Beispiel auch so, dass ich einfach jetzt in der Psychiatrie verschwinde. Einen Betreuer bekommen, der alles für mich regelt, ich überhaupt keinerlei Rechte mehr habe, ja, dann bin ich halt ein lebender Zombie. Okay? Oder noch eine Frage, Herr Pohlmann. Sie meinten, dass Sie dort dauerhaft bleiben müssten für diesen Identitätswechsel eines anderen. Nein, ich hoffe, dass sich das in der nächsten Stunde regeln lässt. Ja, hallo? Herr Pohlmann. Grüße, Herr Pohlmann. Also ich bin gerade dabei zu gehen, es hat geklappt. Was jetzt aber wirklich auffallend ist im Zusammenhang mit meinem Ausweis, dem fehlenden. Also ich muss das nochmal recherchieren. Heute Abend wäre der Pfleger erst wieder hier, mit dem ich gestern unterwegs war. Denn gestern war das einzige Mal, wo ich draußen war mit meinen Papieren und habe im DM-Markt auch Sachen gekauft. Und leicht ist mir dabei der Rechtsanwaltsausweis sogar abhanden gekommen. Rausgerutscht irgendwie. Ich gehe gerade nochmal dran vorbei, frag nochmal nach. Und wenn das auch nicht klappt, dann würde ich sagen, jetzt bitte Martina Sellin nochmal ganz dringend suchen. Denn gestern hat mir die Polizei, nachdem ich dort angerufen habe, wegen Dieter, damit die hochfährt, wieder mal erklärt, ich soll endlich aufhören, die Polizei zu beleidigen. Ich meine, gut, ich kann mit denen auch mal schimpfen, aber beleidigend bin ich eigentlich nicht, aber Martina mit ihrer Art. Es könnte sein, dass sie im Hintergrund weitermacht. Und den Ausweis habe ich heute Morgen sperren lassen. Ich habe jetzt die Telefonnummer, wegen der ich anrufe. Welche? Kröt. Ich habe die auch, ich habe mit denen schon Kontakt aufgenommen, inzwischen habe ich sie. Aber ich danke Ihnen erstmal, Herr Pohlmann, weil jetzt muss ich noch zur Staatsanwaltschaft drüber, erstmal beim DM vorbei, da gehe ich zur Staatsanwaltschaft und dann fahre ich mal Richtung Murg und dann muss ich gucken, ob ich noch einen Bus kriege oder muss ein Taxi womöglich nehmen, um von Murg den Buckel hochzukommen. Kann der Röth Sie abholen? Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken, weil der Dieter, mit dem habe ich morgen gesprochen, um ihm das zu sagen. Vor allen Dingen, es ist eine Kombination, Herr Pohlmann. Den Laptop, der mir geschenkt wurde, der ist unterwegs mit einem Obdachlosen. Mein Handy ist just genau auch jetzt definitiv kaputt. Irgendwie, es geht halt nicht mehr. Was der Dieter damit gemacht hat, weiß ich auch nicht. Ob ich jetzt ein neues kriege oder nicht, es kam ja alles dazwischen. Und drittens ist jetzt der Rechtsanwaltsausweis weg. Mit all diesen drei Zugriffen kann jeder jeden Scheißdreck machen, klar? Weil ich nicht weiß, wo die Daten sind. Also ich werde das jetzt aufklären lassen. Jetzt haben wir Wochenende, Samstag, heute gibt nichts mehr mit der Polizei. Also die Polizei ist hier mit involviert und ich gehe jetzt rüber zur Staatsanwaltschaft und sage das auch nochmal dort. Und ich will, dass ermittelt wird. Denn es könnte so jetzt wieder passieren, wie es eigentlich immer passiert, Herr Pohlmann. Ich habe ja schon mehrfach meinen Ausweis gesucht. Oder ich war in der Klapse, da war er halt zu Hause. Ich kann ja nirgendwo was abschließen. In dieser Zeit kann es sein, dass ich selber, wenn ich halt einen in der Krone habe, ne, heißt dann wieder, oh, weil du nicht mehr weißt, wo du deinen blöden Ausweis hast, das wissen wir ja doch auch nicht. So. Und dann taucht der nämlich irgendwann immer wieder auf. Na, plötzlich habe ich ihn wieder. Ich kann mir gar nicht erklären, warum er gerade in der Ecke liegt, aber er taucht dann wieder auf. Aber eines ist auch klar, Herr Pohlmann, wenn man Kreditkarten und Mastercards fälschen kann, dann kann man selbstverständlich auch solche Codes fälschen in den Rechtsanwaltsausweisen. Es ist ja nur ein Ausweis. Und ich muss den Verlust auch nicht melden gegenüber der Polizei, sondern ausschließlich gegenüber meiner Rechtsanwaltskammer. Verstanden? Also, irgendjemand rennt wahrscheinlich oder versucht. Deshalb, ich habe ja auch so verschiedene Ausweise. Manchmal stimmt beim letzten Ausweis stimmt doch der Geburtsmonat nicht. Wahrscheinlich habe ich dann einen anderen Ausweis gekriegt und plötzlich hieß es nicht mehr 23. Juni, sondern 23. August 1958. Das heißt, mein Originalausweis war wahrscheinlich unterwegs und ich hatte das Duplikat. Irgendwie sowas. Aber es muss ja eine Kodifizierung sein. Jetzt da hinten dran ist ja so ein richtig langer Code wie überall sonst auch. Und das will ich jetzt aufgeklärt haben. Ja? Wie geht's denn anderen Leuten in der Klinik dort? Och, denen geht's prächtig. Ich hatte eine schöne Zeit, Herr Pohlmann. Wir haben unglaublich viel gelacht. In der Klinik? Ja klar. Wenn ich unterwegs bin, gibt's immer was zu lachen. Und vor allen Dingen immer was zu arbeiten. So, ich mache mich jetzt auf die Socken, weil ich muss hier aufhören. Die wollen mich jetzt unbedingt rausschmeißen. Das heißt, die Mitpatienten sind dort nicht in schlechter Verfassung? Nein, im Moment, wir haben unheimlich viel gelacht. Wir befinden uns alle auf dem Weg der Besserung. Aha. Wir haben hier übrigens einen Autisten gegebenenfalls. Was macht der? Ein Autist, ja. Also ein Autist sind ja diese inselintelligenten Menschen, ja. Den haben sie ja so voll gepumpt, der nimmt halt Drogen, ist eigentlich eine nette Kerle, aber den haben sie ja so voll gepumpt mit diesen Scheißgiften. Letzte Nacht hat er hier, der hält die ganze Station auf Trab, auch mit seiner Inselintelligenz, meint nur, seine Person ist wichtig, der hält die ganze Pflegekräfte nur an seine Person gerichtet und letzte Nacht, ich konnte ja wieder nicht schlafen, was ich hier an Schlaftabletten gekriegt habe, da habe ich Beruhigungstees gekriegt und was weiß ich, hilft mir doch alles nichts, wenn ich arbeite. Rennt er da wieder rum und musste sich furchtbar übergeben. Es war wirklich ein grauenvolles Leid. Man wird diesen Menschen mit diesem Psychopharmaka umbringen, wenn man nicht die richtige Diagnose stellt. Meinen Sie, mit der richtigen Diagnose und dem Psychopharmaka würde man ihn nicht umbringen? Nein, natürlich nicht. Die richtige Diagnose wäre die Erkenntnis, dass dieser Mann ein autistisches Verhalten hat, dass er irgendwie geprägt sein muss durch seine Entwicklung. Die haben da irgendwas durcheinander gebracht. Allein das Weglassen der Psychopharmaka hilft. Ja, natürlich. Ja, da hält aber die Diagnose nichts. Deswegen, aber er hat doch wahrscheinlich eine andere Diagnose, er wird Schizophrenie haben oder was weiß ich. Ich weiß jetzt nicht, was genau seine Diagnose ist. Woher wollen Sie das denn wissen? Können Sie das beurteilen? Ich habe hier eine Mitpatientin, die uns zwar aufmerksam gemacht hat. Das ist auch so ein hochintelligentes, hochbegabten Kind, ja. Dann sagen Sie mal, wer auf Ihrer Station ist denn fehlplatziert? Fehlplatziert. Im Moment, fehlplatziert. Ja, die meisten stehen halt hier unter Betreuung. Ja, und weiter? Wollen Geld nicht bezahlen oder was? Ja, nee, unter Betreuung. Die Betreuer haben sie hier reingebracht. Ja, Begründung. Was weiß ich? Machen Sie mal eine Umfrage, wer mit mir telefonieren will. Jetzt nicht, ja, ich später jetzt. Ich kann nicht die ganze Station auf einmal auseinandernehmen. Ich komme ja wieder, Herr Pohlmann. Sie können ja Notizblockzettelchen verteilen. Ja, ist jetzt gut, Herr Pohlmann. Ich muss jetzt hier aufhören. Ich muss raus. Die schmeißen mich sonst raus. Jetzt geht's ganz schnell plötzlich, muss ich weg. Aber ich komme wieder und dann werde ich alles tun, was Sie wollen, Herr Pohlmann, okay? Ja, von wegen. Wie, ja, von wegen? Notizblockzettelchen verteilen. Mit Ihrem Namen. Und meiner Telefonnummer. Ja, mal gucken. Probleme mit der Psychiatrie, rufen Sie an. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Oh Mann. Hallo, Herr Pohlmann. Peter. Dr. Weinberg hat mich gerade mit Polizeigewalt wieder zurückgebracht in die Psychiatrie. Weiß ich. Wissen Sie, okay. Also, ja, und jetzt bin ich wieder da. Also, er will mich unter gesetzliche Betreuung stellen lassen. Weinberger? Ja. Ich dachte, das wäre ein guter Bekannter von Ihnen. Nein, mit dem aber ich eigentlich bin normal mit ihm zusammen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der Dr. Weinberger ist geisteskrank geworden. Also er will mich auf jeden Fall unter gesetzliche Betreuung stellen lassen und vielleicht will er mich betreuen. Er? Der Dr. Weinberger. Ja, er will Sie betreuen. Ja, ich weiß es nicht. Er hat dafür gesorgt, dass ich jetzt wieder hier bin. Die Polizei hat mich doch geholt. Ich bin wieder hier. Dr. Weinberger war der Anlass. Ein Brief soll es gewesen sein. Ein Fax. Ich habe ihn gefaxt, warum ich den Selbstmord versucht hatte mit dem Hund. Wollte ich ihn, ja, das habe ich ihn doch auch gefaxt. Mhm. So, ich habe ihm aber noch mehr gefaxt. Ihnen noch nicht alles, aber dem Dr. Weinberger noch mehr. Ihnen wollte ich den Rest per Post zukommen lassen. Muss ja ein bisschen aufpassen. Also, aber dieses Fax hat der Dr. Weinberger dazu gebraucht, dass er sagt, ich bringe mich möglicherweise um wegen Sorge in meinem Kind. Er konnte das Datum zwischen heute und 6.11. offensichtlich nicht lesen oder er wollte es nicht lesen. Logo? Mhm. Ich bin der Klapse, der Arzt hat mir erklärt, er wird am Montag die gesetzliche Betreuung über mich beantragen und so lange muss ich halt hier bleiben. Ich bin jetzt im Moment in der ISO-Zelle. Und von wo aus telefonieren Sie? Ja, wieder da, wo ich war, von heute Morgen. Gleiche Klapse, gleiches Telefon, gleiches Patiententelefonnummer. Und das ist in der Zelle? Nein, ich bin außerhalb der Zelle, aber der eigentliche Trakt, wo ich früher war, der wurde jetzt von mir isoliert. Ich selber bin jetzt im vorderen Trakt, im Moment schläft alles. Und ich bin jetzt in einer der ISO-Zellen. Von uns sind die ersten drei Räume sind ISO-Zellen, in der mittleren bin ich jetzt. Ich kann auch kein Fenster aufmachen, um Luft zu kriegen. Aber in der Zelle ist ein Telefon. Nein, ich bin im vorderen Teil der Räumlichkeiten der Station. Aha. Da kann ich mich bewegen, es ist das gleiche Telefon, nur früher war eben der andere Wohntrakt, war noch verlängert. Und dann war auch das Raucherzimmer mir möglich. Im Moment kann ich nicht ins Raucherzimmer. Ich muss rausgehen in den Garten und es regnet gerade. Weil kein Dach drüber ist, kann ich schlecht rauchen. Und drin darf ich nicht rauchen. Und in der ISO-Zelle kriege ich keine Luft, weil ich das Fenster nicht aufmachen kann. Ist das jetzt kurz und knapp? Ja. Tschüss. So, 3.10 Uhr ist es jetzt in der Nacht. Sonntag, 11.11.12. Peter? Herr Pohlmann. Alter, Herr Pohlmann, es ist folgendes, es war wirklich so, ich sollte ja in meine Reha gehen, das muss ich alles nach hinten verlegen und in ein anderes Haus. Ich habe mich darum gekümmert, ich wäre ja schon längst weg gewesen, aber dann hat hier diese Beratungsstelle in Waldshut nicht mitgemacht, hat mich einfach hängen lassen, 6 Wochen oder 4 Wochen im Ganzen. Und dann haben wir ja noch einen Obdachlosen aufgenommen gehabt im Haus erstmal. Und auf jeden Fall, ich rufe dann mal zurück, was jetzt eigentlich mit meinem Antrag ist, weil mein Hund ist ja noch am Leben. Ich will noch an Weihnachten bei meiner Mutter sein, danach möchte ich gerne in die Reha gehen und dann teilt mir meine Krankenkasse mit, die wissen von gar nichts. Und dann habe ich wirklich durchgedreht, weil ich mich auf diese Vermittlungsstelle verlassen habe und die hat es einfach nur liegen lassen. Und dann habe ich Tabletten gefressen und dann habe ich noch einen Fax hingeschickt. Und dann kam die Polizei, ich weiß nicht mehr, wie das war, und die hat mich dann erst einmal am Dienstagmorgen aufgesammelt. Da war ich eine Nacht in der Klinik in Bad Säckingen auf der Inneren. Und danach hat man mich halt hierher gebracht, das ist ganz klar. Also versucht der Selbstmord, da lande ich sowieso dran. So, jetzt ist die Zeit vorbei. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass sich diese Suchtstelle hier wieder bei mir meldet. Die ist ja auch in Waldshut und ich bin auch gerade in Waldshut. Aber die kommt einfach nicht. Die ruft mal gestern locker an, so nach dem Motto, ach, ist es nett, dass ich sie mal wieder sehe, liebe Grüße und ich melde mich bei Ihnen, sobald ich kann. Und wenn jetzt, und hier ist das Haus mit den Ärzten nicht richtig besetzt. Gestern fiel die Visite aus und wir brauchen die Visiten, um irgendwelche Anträge zu stellen, sei das in Ausgang zu kommen, sei das in irgendeiner Ergotherapie mitzumachen, sei das überhaupt für einen Behandlungsplan, ich habe noch gar nichts, ich bin jetzt am dritten Tag da, ich werde nur festgehalten, weggesperrt. Heute durfte ich mal eine Stunde ein bisschen da oben sein, ein bisschen Kunst schnuppern für eine Stunde. Jetzt versuche ich heute Mittag in einen bewachten Ausgang zu kommen, weil heute ist auch noch der Todestag von Wilhelm. Ich möchte gegenüber in die Kapelle gehen und dort eine Kerze aufstellen. Klappt aber nur, wenn ich einen Pfleger habe. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die Zeit haben. Also das heißt, ich stehe wieder ganz hinten in der Warteschlaufe. Ich muss mich jetzt wieder ums Haus kümmern, weil ich habe mich entschieden, wenn diese Suchtstelle nicht funktioniert, mache ich es halt ohne sie. Ich muss aber raus, weil mein Hund stirbt immer noch und die lassen mich hier nicht gehen. Jetzt verlangen sie eigentlich von mir, ich soll über meinen Tierarzt von außen aus dafür sorgen, dass der den Hund jetzt einfach abspritzt, ohne mich, damit ich mein Hundeproblem gelöst kriege. So, und dann wird es mir besser gehen oder soll ich am besten hier bleiben? Und jetzt habe ich versucht, heute Morgen dem Arzt das zu sagen, dass ich freiwillig wiederkomme, je nachdem wie es aussieht, aber jetzt ist mein Hund dran. Und danach am 24. findet der AZK-Treffen in der Schweiz statt, da möchte ich hin und ich möchte auch Heiligabend bei meiner Mutter sein. Der Fakt ist jetzt, ich habe mich hier aufzuhalten, mein Hund wartet auf mich zum Sterben, er muss gehen, es ist klar. Letzten Freitag war der Tierarzt im Haus, es sah schon so aus, als ob er dann wirklich eingeschläfert werden muss, aber der Tierarzt hat es nochmal versucht. Heute telefoniere ich mal so heimlich rum, weil der Dieter Schmickler weiß zwar inzwischen, wo ich stecke, aber ich will den gar nicht anrufen. Jetzt hat meine Mutter versucht, dort anzurufen, es geht kein Schwein ans Telefon. Ich weiß nicht, was ist, er ist natürlich alleine, es hat schon wieder eine Hündin geworfen. Ich weiß nicht, was da oben los ist. Und dann habe ich jetzt hier gesagt zum Personal, jetzt müsst ihr die Polizei einschalten, dass mal jemand da hochfährt und guckt, was los ist. Und dann sagen die, wieso, wir machen sie das. Aber ich sage, wisst ihr was, ich habe die Schnauze voll. Ihr entmündigt uns hier total, aber wenn es darum geht, dass wir unsere Pflichten erfüllen sollen, dann müssen wir es wieder selber zahlen und selber die Polizei anrufen. Und dann habe ich denen erklärt, ich mache jetzt gar nichts mehr, ihr lasst mich nicht handeln, dann handle ich auch nicht. Und wenn jetzt irgendetwas passiert, seid ihr alle dran wegen unterlassener Hilfeleistung. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Und was ich Sie bitten möchte, Herr Pohlmann, Sie kennen doch die Familie Röth noch. Die müssen Sie irgendwo im Speicher haben. Ja. Könnten Sie die bitte anrufen und darüber informieren und Ihnen auch diese Patiententelefonnummer geben? Weil jetzt können wir nämlich unsere Ringvorsorgevollmacht verwenden. Sie haben ja auch eine zwischen uns beiden von mir. Sie können sich ja auch einmischen, wenn die jetzt nämlich versuchen, mich deshalb wieder unter rechtliche Betreuung zu kriegen oder so ein Scheiß, dass das nicht passieren kann. Was waren das für Tabletten, die Sie genommen haben? Schlaftabletten. Das waren die Schlaftabletten, die mir mein Arzt schon lange verordnet hat, weil ich ja nachts noch nicht mehr schlafen kann mit dem ganzen Dreck und dem ganzen Stuss und diesem Dieter Schmickler, der nachts ja auch nicht schläft. Und da finde ich auch keine Ruhe. Mein ganzer Rhythmus ist total durcheinander. Auch hier jetzt. Seit 3 Tagen bin ich im Klinikbereich. Die erste Nacht habe ich geschlafen, da waren die Tabletten ja noch am Wirken. Aber letzte Nacht Schlaftabletten hier gekriegt, es wirkt nicht. Jetzt diese Nacht auch, ich bekomme sonst nichts. Also die stopfen mich jetzt nicht mit Psychopharmaka voll. Aber ich kann trotz diesen Schlaftabletten wieder nachts nicht schlafen, weil mich jetzt im Moment das vorderste Problem meines Hundes umtreibt. Ich möchte dabei sein, wenn er eingeschläfert werden muss vom Tierarzt und nicht jetzt einfach wieder dauernd von jedem höre ich nur, denk an dich, denk an dich, denk an dich. Ich kann so nicht leben. Ich bin nicht verantwortungslos. Und ich habe meinen Mandanten gegenüber Verantwortung und ich habe auch meinem Hund gegenüber Verantwortung. Und heute Morgen hätte ich vom Anwaltsgericht doch erscheinen müssen. Da habe ich es gerade noch geschafft, um 9 Uhr, die mit ihrem Theater, da machen sie großartiges Theater, geht jetzt nicht und das geht nicht, dann geht hier wieder das Telefon nicht. Ja, habe ich es gerade noch geschafft, wenigstens meine Rechtsanwaltskammer zu informieren, dass ich hier nicht wegkomme, dass ich entrechtet bin, dass ich keine Möglichkeiten habe, mich zu wehren und habe nur gefragt, ob der Termin überhaupt stattfindet. Und während ich noch mit denen gesprochen habe, mit meiner Kammer, geht hier natürlich das Gespräch wieder weg. Also ich habe hier auch ein defektes Telefon. Das heißt, ich kann ein bisschen was sagen, aber nicht zu viel. Dann schneidet es mir irgendwie ab, mitten im Gespräch. Dann müsste ich wieder anrufen und so weiter und so fort. Und ich habe hier keine andere Möglichkeit, in Ruhe zu telefonieren. Da Da vorne vielleicht bei denen da in dieser Rezeption oder wie man das nennen soll, kann man auch telefonieren. Die haben ja alle Telefons. Handys sind auch erlaubt, aber meins ist schon längst wieder kaputt. Habe ich auch nicht dabei und so weiter. Ich wollte Sie jetzt nur bitten, ich will jetzt versuchen, dass ich spätestens morgen rauskomme. Ich versuche selber nochmal. Ich möchte Sie aber bitten, sich jetzt vielleicht mit einzuschalten, allein schon mit dieser Vorsorgevollmacht. Jetzt ist Freitag, da hüpft auch kein Richter mehr um die Ecke. Es sei denn, irgendein dusseliger Staatsanwalt spielt Richter, der taucht dann hier auch noch auf. Und versucht mich dann unter Betreuung zu setzen, beziehungsweise eben Selbstgefährdung und so weiter. Und dass mir das jetzt nicht blühen kann, weil wir haben unsere Ringvorsorgegemeinschaft und jetzt können wir sie auch zum Einsatz bringen. Und der Herr Röth wollte zusammen mit seiner Frau auch mit rein, aber dazu sind wir jetzt nicht mehr gekommen. Aber mit den Röths haben wir Kontakt aufgenommen. Der Herr Röth braucht mich. Der hat irgendeinen Gericht, einen wichtigen Termin in Augsburg. Da möchte er mich gerne mitnehmen. Mich und den Herrn Plantico. Ich habe auch den Herrn Plantico mit eingeschaltet. Ich weiß aber nicht, ob der heute Morgen in Freiburg war. Ich weiß gar nichts. Ich kriege ja auch keine Post hin. So. Alles klar, Herr Pohlmann? Ja. Ich habe da einen Kurzschluss gemacht, aber diese blöde Vermittlungsstelle hier in Walse, die brauche ich auch gar nicht mehr. Wenn die blöde Kuh sich nicht mehr meldet, dann mache ich es halt mit meiner Krankenkasse allein. Ich brauche die nicht mehr. Aber ich muss jetzt raus, ich muss meiner Verantwortung wieder gerecht werden. Ich bin ja soweit wieder aufgestellt. Okay? Ja, ich weiß Bescheid. Auf Wiederhören. Tschüss, danke, Herr Pohlmann.